Ich sage ehrlich, wenn ich in andere Stadt gehe, ich trage keine Kopftuch und so. Ich wollte auch nicht in Ham tragen, aber es gibt die afghanische Leute, die sind anders, die denken wie Afghanistan. Aber mein Vater und mein Mann, die denken anders, oder ich selber. Als ich im Verein arbeite, und dann diese Leute hatten gesagt, das ist nicht nötig, dass eine Frau bei vielen Männern arbeitet. Warum die Frau soll bei Männern arbeiten? Die hatten gesagt, die Frauen sollten immer zu Hause bleiben. Die sind auch in Ham. Ja.